Deutschlandfunk Kultur Feature. Die Frauen der Rechten. Über Geschlecht und Ordnung. Ein Feature von Eva Schindele. Kanal Schnellroda, Haussender der rechten Szene. Die Publizistin Ellen Kositzer stellt ein Buch vor: Weg der Männer. Zum Einstieg: Familienleben. Die Kamera zeigt Mädchen, die mit Babykätzchen, Babyhäschen und sonstigem Getier spielen. Ferienzeit ist Spielzeit und so sind wir Frauen immer mit den kleinen, lieben, niedlichen, süßen Dingen befasst. Ferienzeit ist Spielzeit. Ellen Kositzer inszeniert sich, sitzt in einem langen Blümchenkleid am Boden, im Hintergrund ein Bücherregal, in den Händen hält sie ein Entenküken. Männer sind anders. Jungs! Jungs! Ich hab Hunger. Wenn ihr gerade da seid, bitte nehmt die Tiere, bringt die zu der Mama. Ein Junge kommt auf ihr Kommando gelaufen, nimmt der Mutter die kleine Ente ab. Wann werden die eigentlich geschlachtet? Heute noch nicht. Kositzers Botschaft: Mädchen ziehen liebevoll Tierkinder groß, Jungen interessieren sich fürs Schlachten. Es geht ihm darum, dass Männer wieder in der Lage sein sollten, ihr Revier abzustecken. Vier dieser Männertugenden: Kraft, Mut, Ehre und Kompetenz. Welche Frauen- und Männerbilder beherrschen den rechten Diskurs? Und wie positionieren sich rechte Frauen darin? Wie verstehen sie ihre gesellschaftliche Rolle? Ein Video des rechten Kompaktmagazins gibt Aufschluss. Wir können uns durchsetzen, wir brauchen keine Quote. Wir stehen an der Seite unserer Männer und lassen uns nicht von den Feministinnen, Genderisten und Linken gegen sie aufhetzen. Das rechte Spektrum ist vielfältiger geworden. Zum Bild der biederen Hausfrau und Mutter gesellen sich Frauen in Businessanzug und Perlenkette. Rechte Frauen treten heute selbstbewusst auf, sitzen in Parlamenten, bloggen im Netz und demonstrieren auf der Straße für Frauenrechte. Die sehen sie bedroht durch Zuwanderung. Sie verteidigen Freiheit, Selbstbestimmung und Gleichberechtigung. Werte, für die ich mich seit Jahrzehnten in der Frauenbewegung engagiere. Gleichzeitig verteufeln sie aber den Feminismus als Gendergaga, der die abendländische Kultur zersetze. Wie passt das zusammen? Das will ich von Frauen wissen, die sich zum rechten Spektrum zählen oder irgendwann dazugehörten, wie Franziska Schreiber. Dadurch, dass ein Feindbild der AfD die Feministinnen sind, hat man als Frau innerhalb der AfD so eine erhöhte Schwelle, sich zu äußern, weil man ja natürlich nicht als genau so eine Feministin rüberkommen will. Also man will nicht zickig wirken, man will nicht anstrengend sein, man will halt gerade keine von den Frauen sein. Meine Spurensuche in der rechten Szene führt mich in meine eigene Vergangenheit. Zu den Geschlechterbildern meiner Kindheit und Jugend in den 1950er, 60er Jahren. Zu unserem Aufbruch in den 1970ern. Unserem mühevollen Weg in die Gleichberechtigung. Und zu dem Wunsch, unser Leben jenseits von festgefahrenen Rollen zu gestalten. Bundestag, 1. März 2018. Aussprache zum Weltfrauentag. Werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aussprechen an meine Großmütter und an meine Mutter. Für die Fraktion der AfD spricht die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst aus Rheinland-Pfalz. Ich danke ausdrücklich allen Kämpferinnen für Frauenrechte in der Politik wie auch auf der Straße. Schwarzes Kostüm, weiße Bluse, Haare streng nach hinten gebunden. Die Generation unserer Mütter hat uns wahrhaftig die grundgesetzlich verbriefte Gleichberechtigung ermöglicht. Und unsere Generation, tja, wir werden als die Nebelkerzenwerfer und die Pseudo-Frauenbefreier in die Geschichtsbücher eingehen, wenn wir so weitermachen. Denn sie bringen den intellektuellen Stillstand und die gesellschaftliche Lähmung durch Gleichstellungstotalitarismus. Unter Buhrufen und begleitet von aufmunterndem Klatschen der AfD zählt Nicole Höchst auf, was ihrer Meinung nach falsch läuft. Die strukturelle Benachteiligung von Frauen gleicht einem Yeti. Jeder spricht darüber, aber noch niemand hat ihn ernsthaft gesehen. Ein Yeti? Strukturelle Benachteiligung von Frauen gibt es nicht mehr? In meiner Kindheit und Jugend habe ich von Gleichberechtigung wenig gemerkt. Noch bis in die 1970er Jahre hinein, ich war damals Mitte 20, konnten Ehefrauen nur berufstätig sein, wenn ihr Familienvorstand, sprich der Ehemann, es erlaubte. Sie wurden schuldig geschieden, wenn ihr Mann der Auffassung war, sie hätte die Familie vernachlässigt oder die ehelichen Pflichten nicht erfüllt. Noch Ende der 1950er Jahre entschied allein der Vater über Erziehung und Schule der Kinder. Und Lehrerinnen mussten ihren Beruf aufgeben, wenn sie heirateten. Man sprach vom Beamtenzölibat. Gleichzeitig wurden Unverheiratete als alte Jungfern belächelt. Es ist ein langer und langwieriger Prozess gewesen, diesen Zustand von heute zu erreichen. Die Soziologin und Juristin Ute Gerhardt ist Mutter von drei Kindern und musste viele Widerstände überwinden, bis sie 1987 als erste Professorin für Frauenforschung an die Universität Frankfurt berufen wurde. Später gründete sie das Cornelia-Goethe-Zentrum für Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse. Aber es gibt natürlich noch ganz gravierende Überhänge und auch Strukturen, die zeigen, dass die Gleichberechtigung bisher nicht verwirklicht ist. Diese Gleichberechtigung, die gibt es schon lange. Da haben wir uns jetzt wirklich alle Möglichkeiten erkämpft. Meint dagegen die AfD-Abgeordnete Nicole Höchst. An der Lohngleichheit kann man diese Ungleichheit ablesen. Sie beträgt über 20%. Und selbst wenn man die Gründe, warum sie weniger verdienen, hinzuzählt, sind es immer noch 6%. Nun kann man sich fragen, warum? Weil Frauen als diejenigen angesehen werden, die allein für die Familie und die Kinder zuständig sind, können sie eben nur Teilzeit arbeiten oder in ganz prekären Beschäftigungen oder auch als Schwarzarbeiterin, was ihnen zum Nachteil gereicht, bis in die Altersversorgung hinein. Gleichberechtigung ist für mich nicht gleich Gleichstellung. Und so hält die AfD Gleichstellungsstellen schlicht für Steuerverschwendung. Und die AfD Hannover schreibt an den Oberbürgermeister der Stadt: Bei dem Referat handelt es sich um einen künstlich aufgeblähten Bereich. Sein Ziel ist es, alle Bereiche der Verwaltung möglichst paritätisch zu besetzen und einen möglichst gleichen Durchschnittsverdienst zu erreichen. Beides ist jedoch vollkommen sinnfrei. Gleichstellung an sich ist schon eine Diskriminierung und ehrlich gesagt eine Frechheit, weil das bedeutet, dass ich nicht gleichberechtigt bin, sondern gleichgestellt werden muss und auch selbst nicht in der Lage bin, mir diese Gleichberechtigung durchzusetzen, sondern dass ich da Hilfe benötige. Wir können sagen, dass Männer zurücktreten müssen in vielen Hinsichten, wenn wir gleiche Vorstände brauchen, gleich Frauen und Männer in den Vorständen unserer großen Unternehmen, dann gilt es natürlich, dass es weniger Männer geben müsste, damit es gleichberechtigt ist. Also ich halte diese ganzen Vorstöße, Frauen zu bevorzugen, was eine Quote ja tut, benachteiligt Männer, bevorzugt Frauen, eine Gleichstellung auf Kosten der Männer, halte ich für ganz, ganz ungut, auch wie diese MeToo-Kampagne. Von 89 Abgeordneten der AfD im Bundestag sind nur 9 Frauen. Als die AfD für ihren geringen Frauenanteil kritisiert wird, erklärt ein Zwischenrufer den niedrigen Frauenanteil mit natürlicher Auslese. Auf was ist das denn bezogen? Ist das auf Männer und Frauen bezogen oder ist das darauf bezogen, dass man die Ellenbogen hat? Ist das darauf bezogen, dass man bezirzen kann? Das ist ja keine Aussage, die eine Beleidigung darstellt. Den Begriff natürliche Auslese benutzten die Nazis, um ihre Politik der Ausgrenzung und Vernichtung von Schwachen und Minderheiten zu legitimieren. Gleichberechtigung heißt nicht Angleichung an männliche Verhaltensweisen. Und dass das sicherlich eine Vorstellung ist, die auch die männliche Form der Lebensweise kritisiert und verändern muss. Nicole Höchst trat Anfang 2015 in die AfD ein. Damals führte noch der Euroskeptiker Bernd Lucke die Partei. Im Herbst 2018 gründete sie die Gruppe Frauen in der AfD mit und hat die Schirmherrschaft übernommen, zusammen mit einem Mann. Lobbyverein? Nee, ich glaube wirklich eher, dass das was ist, was uns menschlicher macht, ne? Die Frauen sollen der AfD ein friedfertigeres Image verleihen. Trotzdem ist den Männern in der AfD die Frauengruppierung suspekt. Und Höchst sieht sich kurz nach der Vereinsgründung anscheinend genötigt, ihre Parteifreunde zu beruhigen, auf YouTube. Wir sind nämlich kein Ausgrenzungsverein, also wir sind jetzt die Frauen und wir wollen mit Männern nichts zu tun haben, sondern ganz im Gegenteil, wir lieben Männer und wir möchten gerne mit Männern zusammen weiterhin unsere Gesellschaft gestalten und gut zusammenarbeiten und fanden das deswegen nur folgerichtig, auch einen Schirmherren zu haben, der also auch für uns Frauen da voll vorwärts geht. Ich treffe Nicole Höchst aus Speyer in ihrem Berliner Abgeordnetenbüro. Ja, vielen Dank, dass Sie da an ihrem Hals baumelt ein großes, fein gearbeitetes Kreuz. Sie wirkt freundlich und zugewandt, weniger streng als im Bundestag, wo sie mit deftigen Formulierungen und Zwischenrufen provoziert, wie ihre Mitstreiter von der Fraktion. Das hat damit etwas zu tun, dass ich da natürlich angespannt bin, weil ich genau weiß, jetzt gehe ich in die Arena und sobald ich anfange zu sprechen, ist das Geheule groß. Als Sportlerin habe sie schon jung durchhalten gelernt. Höchst schwimmt, spielt Tennis, war früher im Ballett und trainiert seit ihrem 16. Lebensjahr Kickboxen und andere Kampfsportarten. Jedenfalls ist das ein Hexenkessel und da würde ich lügen, wenn ich sage, das macht mir nichts zu schaffen. Es sei eben ein Schaukampf, sagt sie, und ihre Fans draußen feuern sie an. Ich weiß dann aber, dass zig Leute an den Bildschirmen sitzen und für mich beten, das bedeutet mir was und das macht mich stark und dann gehe ich da rein. Katholisch erzogen sympathisiert sie mit den erzkonservativen Pius-Brüdern. Schwärmt von der Familie, in der sie groß geworden ist. Die Atmosphäre sei offen gewesen und interessiert. Höchst studierte Englisch und Französisch, arbeitete als Betriebsleiterin in einem US-amerikanischen Konzern und unterrichtete an Gymnasien und in der Erwachsenenbildung. Ja, Lehrerin, das ist ein Beruf, den ich aus Idealismus gewählt habe. Weil ich immer gebrannt habe dafür, mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Erwachsenen zusammenzuarbeiten. Ich bin ja nun auch angedockt im Bildungsausschuss. Höchst kämpft gegen das Abitur für alle, kritisiert den allgemeinen schulischen Niveauabfall, weil man sich fälschlicherweise immer an den Schwächsten orientiere. Und das seien häufig die Kinder aus Migranten- und Flüchtlingsfamilien. Die deutschen Kinder kämen in so einer Konstellation zu kurz. Also man schaut immer nach denen, die hinzugekommen sind. Man schaut, was die für Stärken und Schwächen haben und versucht, sie zu integrieren. Und die Regierung hat kein Konzept, wie Heimat, Sprache und unser Bildungsniveau erhalten bleiben soll. Das ist ein Skandal. Ihre vier Kinder, sie sind zwischen 6 und 17 Jahre alt, zieht Höchst alleine groß. Ihre 14-jährige Tochter Ida Marie kenne ich bereits aus dem Netz. Im Herbst 2018 hat sie mit fremdenfeindlichen Gedichten bei einem Poetry Slam in Speyer für Wirbel gesorgt. Das Motto der Veranstaltung: Zivilcourage. Multikulti, tralala, hurra, die ganze Welt ist da. Verbietet Diskriminierung und Marginalisierung. Na los, hopp, komm schon, zitiert die Rassismusdefinition. Multikulti, tralala, hurra, die ganze Welt ist da. Rezitierte die junge Frau mit Pferdeschwanz und Deutschlandfahne auf dem weißen T-Shirt, rannte Meuchler auf Heuchler, bis die Veranstalter das Mikrofon abdrehten. Was ist da genau vorgefallen? Ich möchte nicht über meine Tochter reden, nein. Das ist da durch die Presse irgendwie gegangen? Das Privathaus von Höchst wird mit Fuck AfD besprüht. Im sozialen Netz nennt Nicole Höchst ihre Tochter eine Heldin. Wir sind damit auch noch mal vor Gericht, aber ich möchte nicht über meine Tochter reden. Von ihrer Jüngsten habe ich letzten Sommer ein Foto auf Instagram entdeckt. Mit Schultüte und verdecktem Gesicht. Ich war immer die Großverdienerin in Anführungszeichen in meiner Familie. Das heißt, ich gehöre zu den Frauen, die ihre 3 Monate alten Kinder in fremde Betreuung haben geben müssen, weil wir sonst mehrere Stufen abgestiegen wären, gesellschaftsmäßig, wohnungsmäßig, automäßig und so weiter. Aus der Zeit der Berufstätigkeit ist mir auch ein Riesenbetreuerkreis gewachsen, die mich unterstützen. Die Alternative für Deutschland bekennt sich zur traditionellen Familie als Leitbild. Wir wenden uns entschieden gegen Versuche, Einelternfamilien als fortschrittlichen Lebensentwurf zu propagieren. Aus dem Grundsatzprogramm der AfD von 2017. Mehr Gerechtigkeit bei Scheidungen. Schwerwiegendes Fehlverhalten gegen die eheliche Solidarität muss bei den Scheidungsfolgen wieder berücksichtigt werden. Ja, das steht in dem AfD-Programm drin, dazu möchte ich mich nicht äußern. Also ich glaube tatsächlich an Partnerschaft, an Ehe, an Liebe, auch an Verpaarungen für immer. Das hat bei mir leider nicht geklappt, aber das war so nicht geplant. Die AfD möchte eine gesellschaftliche Wertediskussion zur Stärkung der Elternrolle und gegen die vom Gender Mainstreaming propagierte Stigmatisierung traditioneller Geschlechterrollen anstoßen. Wir glauben tatsächlich, dass es ideal ist für Kinder, wenn sie in einer Familie groß werden und dann noch im Idealfall mit Vater, Mutter. 2019 setzt die AfD in einer Netzkampagne die falsche Behauptung in die Welt, dass die Bundesregierung Vater und Mutter abschaffen und durch Elternteil 1 und Elternteil 2 ersetzen will. Die Politik will Mütter am liebsten abschaffen und durch den Staat ersetzen. Wer seine Kinder zu Hause betreuen möchte, macht sich fast schon verdächtig. Das Ideal ist heute die rundum staatliche Ganztagsbetreuung und Ganztagsindoktrination. Die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch kritisiert die staatlich organisierte Kinderbetreuung. Wir hätten gerne die ersten Jahre der Kinder mehr Nestwärme, mehr Bindung an die Eltern zu Hause. Papa auf Arbeit, Mama zu Hause bei den Kindern und am Herd. Abhängig vom Geld, das das Familienoberhaupt nach Hause bringt und bereit ist zu teilen oder eben nicht? Mit diesem Geschlechterstereotyp bin ich aufgewachsen. Aber die junge Generation will heute beides, wie Studien zeigen. Kinder und Beruf. Frauen wollen das noch mehr als Männer. Beide wünschen sich familienfreundliche Arbeitszeitmodelle und staatliche Kinderbetreuung. Wenn Frauen wieder zu Hause bei den Familien blieben, würde das, nach Logik der AfD, viele soziale Probleme lösen, wie fehlende Kita-Plätze und den Pflegenotstand gleich mit. Nach unserem Weltbild muss jede Frau sich frei entscheiden können, was sie gerne machen möchte. Höchst ist sich sicher. Frauen würden mehrheitlich den Hausfrauenweg wählen, wenn sie ökonomisch die Möglichkeit dazu hätten. Weil Frauen von ihrem Gemüt her immer noch mehr auf Ausgleich und Nestbau und Familie ausgerichtet sind als die Männer. Ich weiß nicht, woher wir das haben. Vielleicht sind wir genetisch hartcodiert, aber das ist so das, was man tatsächlich beobachtet. Wir sind nicht gleich, wir sollten diesen Unterschied eigentlich feiern. Ja, wir sind unterschiedlich. Aber Männer und Frauen sollten die gleichen Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten haben. Mein Vorschlag wäre ja, die Männer mit mehr einzubeziehen. Ja, die müssen das doch wollen. Ja, also auf jeden Fall ist es schon ja nicht biologisch nur festgelegt, dass der Papa sozusagen nur das Geld nach Hause bringt. Und das sagt ja auch keiner. Und die Frau. Das sagt ja keiner. Also ich meine, man kann keinen zum Jagen tragen und man kann keinem, der das nicht von sich aus will, sagen, du bist Mann, du bleibst auch zu Hause für die Kinder. Also das muss man wollen. Der Mann ist die Norm. Und die Frau die Abweichung von der Norm. Noch in den 1960er Jahren galt, dass Männer Frauen überlegen sind. Wir Mädchen sollten brav und zurückhaltend sein. Den Männern war der Verstand vorbehalten, den Frauen das Gefühl. Klar wurde das in den Familien unterschiedlich gehandhabt. Mich zum Beispiel hat vor allem mein Vater zu Selbstständigkeit und Freiheitsliebe erzogen. Aber grundsätzlich war das öffentliche Klima wenig wertschätzend für Frauen. In nicht-akademischen Kreisen galt Bildung als Luxus und auch der Staat wirkte dem nicht entgegen. Das Gymnasium in unserer Kleinstadt nahm erst Mitte der 1960er Jahre überhaupt Mädchen auf. Und die einzige von Nonnen geleitete Mädchenrealschule im Nachbarort kostete Schulgeld. Allerdings sollten Mädchen damals schon einen Beruf ergreifen. Sekretärin werden, Krankenschwester, Verkäuferin. Die heiraten ja doch. Sie wurden angehalten, sich schön zu machen, um eine gute Partie zu angeln, Kinder großzuziehen, ihrem Ehemann zu Diensten zu sein, wurden von der Werbung entdeckt und sie sollten durch Konsum das Bruttosozialprodukt steigern. Es gibt ja Menschen und Frauen, das ist ja immer noch die Idee. Die Sozialwissenschaftlerin Paula Irene Willer lehrt an der Universität München und hat sich mit rechten Geschlechterbildern auseinandergesetzt. Die Frauen, die sind von Natur aus oder von der Schöpfung so vorgesehen, dann wenn es religiös wird, so und so. Und alles, was diesem so und so nicht entspricht, das wird sozusagen diffamiert als Dekadenz, als stalinistisch, als widernatürlich. Was ist angeboren? Und welche Eigenschaften werden Männern und Frauen von der Gesellschaft zugeschrieben? Darüber haben wir schon in den 1970er Jahren intensiv gestritten. In den letzten zwei Jahrzehnten wurden solche Diskussionen unter dem Label Gender geführt. Denn anders als im Deutschen unterscheidet die englische Sprache zwischen dem biologischen Geschlecht, Sex, und der gesellschaftlichen Rollenzuschreibung, Gender. Aus dem Grundsatzprogramm der AfD von 2017. Die Gender-Ideologie marginalisiert naturgegebene Unterschiede zwischen den Geschlechtern und wirkt damit traditionellen Wertvorstellungen und spezifischen Geschlechtsrollen in den Familien entgegen. Viele Leute verstehen gar nicht, was Gender überhaupt ist. Da kommt schon die extreme Rechte und erzählt denen, was Gender ist. Und dann wird dagegen natürlich agitiert, umso leichter. Judith Rahner leitet die Fachstelle Gender und Rechtsextremismus der Amadeo-Antonio-Stiftung. Gender-Gaga ist ja mittlerweile ein normales Wort geworden. Also wer findet nicht Gender blöd? Das verfängt einfach im Mainstream. Und deswegen haben Rechte da auch leichtes Spiel, dieses Feindbild so aufzubauen. Die heftigen Widerstände zeigen, welch wichtiges gesellschaftliches Ordnungsprinzip Geschlechterstereotype sind. Eindeutige Rollenzuweisungen sind ein Geländer zum Festhalten in unruhigen Zeiten. Sie signalisieren Stabilität und Verlässlichkeit. Für rechte Ideologien sind sie ein Naturgesetz. Frauen sorgen für den Nachwuchs der Volksgemeinschaft und Männer schützen vor den äußeren Feinden. Alles andere führe zur Zersetzung und letzten Endes zum Untergang des Volkes, der Nation, des Abendlandes. Eins der großen Erzählungen in der extremen Rechten war schon immer die Idee der Umerziehung, also dass der Staat seine Bürger umerzieht. Und er tut das in dem Fall dann eben über eine, in Anführungszeichen, Gender-Ideologie. Also man will den Mann umerziehen, man will den verweichlichen, verweiblichen, der soll es den Müll runterbringen, dann kann er sich nicht mehr um die eigentlichen Aufgaben als Mann kümmern. Und auf der anderen Seite aber auch die Frau umerziehen, dass sie nicht mehr ihre eigentlichen Rolle als Frau und Mutter nachkommt und die Keimzelle des deutschen Volkes schützt, nämlich die Familie, und für Nachwuchs sorgt, sondern sie geht jetzt ihrer beruflichen Karriere egoistisch nach. Ich bin mit der Selbstverständlichkeit aufgewachsen, Frauen gehören ins Haus und sind Mütter. Gleichzeitig habe ich erlebt, dass Mütter oft unglücklich sind. So wie meine Mutter. So wie meine Großmutter. Beide durften ihren Freiheitsdrang und ihre Talente nicht ausleben. Verzweifelt habe ich als Heranwachsende nach Lebensmodellen gesucht, jenseits von Mutterschaft und Hausfrauendasein. Wenige Jahre später habe ich Simone de Beauvoir verschlungen. Ihr Werk »Das andere Geschlecht« war für mich eine regelrechte Offenbarung. Und dann erst ihre Tagebücher. Ihre Selbstermächtigung: »Hört her, ich habe was zu sagen.« »Thank you all, every single one of you, so much for coming here today. The organizers say we are over 60,000 people here today.« Mutige junge Frauen, die sich heute lautstark für den Erhalt unserer Erde einsetzen, sind den Rechten ein Dorn im Auge. Die meisten Anhänger des grünen, multikulturellen, klimafanatischen Wahnsinns sind Frauen. Echauffiert sich der rechtsextreme Blog PI News. PI steht für Politically Incorrect. Gleichzeitig wird in rechten Social-Media-Kanälen eine Anti-Greta aufgebaut. Naomi Seibt. Die zarte junge Frau redet auf YouTube über Kindererziehung, Abtreibung, Migration und vor allem über die Klimalüge. Auf Konferenzen der Klimaleugner wird die 18-jährige Studentin gefeiert. Sie hat einen Gedichtwettbewerb gewonnen, den Nicole Höchst für junge Frauen ausgeschrieben hat. Weil wir gesagt haben, wir haben Bedarf an dieser Art von Stimme. Die Naomi hat ein tolles Gedicht geschrieben. Für ein 18-jähriges Mädel, super. Manchmal schweige ich. Manchmal macht mir die Angst vor Ablehnung einen Strich durch die Rechnung und ich verleugne mich. Manchmal will ich auch Augenbinden tragen, blind leeren Staatsversprechen hinterherjagen. Wir lassen doch nur Fachkräfte und Schutzsuchende rein. So ignorant wie die Menschenmassen will ich auch sein, anstatt den Schritt aus dem System zu wagen. Es ist unbequem, die Wahrheit zu sagen. Der emotionalisierende Charakter des YouTube-Clips wird durch die Musik verstärkt. Welche weiblichen Vorbilder kursieren in rechten Kreisen? Ich stoße auf das Geschichtsheft »Deutsche Frauen, die klügsten und tapfersten aus 2000 Jahren« des rechten Kompaktverlages. Ich klappere diverse Zeitschriftenkioske ab, bis der Verkäufer einer großen Bahnhofsbuchhandlung einen Stapel Zeitschriften aus einem versteckten Fach hervorholt. Das Frauenheft befindet sich in einem Stapel von Kompaktzeitschriften zwischen 1000 Jahre Deutsches Reich, mythisches Deutschland und Panzerschlachten. Auf dem Titelbild eine blonde Frau in Panzerrüstung und mit erhobenem Schwert. Die AfD-Politikerin Jessica Biesmann wirbt im Kompakt-TV auf YouTube für das Geschichtsheft. Deutsch ist für die politisch Korrekten so oder so Igitt. Wir brauchen diese Vorbilder, wenn wir heute um den Erhalt unserer Kultur und gegen den Islam kämpfen. Und wir brauchen ihre Weiblichkeit, wenn wir uns gegen den Genderwahn verteidigen wollen. Die 38-jährige blonde Frau ist alleinerziehende Mutter von 3 Kindern und wurde vom Berliner Bezirk Hellersdorf-Marzahn als Direktkandidatin der AfD ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt. 2019 wurde sie aus der Fraktion ausgeschlossen. Im Netz war ein Foto aufgetaucht, auf dem sie lasziv neben Weinflaschen mit Hitler-Etiketten posierte. Um es sämtlichen feministisch Wildbewegten vornweg ins Stammbuch zu schreiben, die folgenden Beiträge könnten unverhohlen frauenfeindlich ausfallen. Warnt Jan von Flocken, der Herausgeber des Geschichtsheftes, im Vorwort und zitiert aus Goethes Faust. Das Unbeschreibliche, hier ist's getan. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. In seiner Ahnengalerie finden sich neben der aus der Nazizeit bekannten Fotografin Leni Riefenstahl 3 Dutzend weitere Frauenporträts. Auch Germaninnen dürfen nicht fehlen. Eine dieser Frauen will ich Ihnen heute vorstellen. Thusnelda. Was mir besonders an ihr gefällt, nach dem, was wir wissen, war sie eine starke und stolze junge Frau. Wie damals die meisten Germanen. Deutsche Frauen müssten heute wie Thusnelda sein. Frau, Mutter, Kämpferin. Als unbeugsam wird Thusnelda in dem Heft beschrieben. Dabei war die schöne Germanin die Frau von Hermann dem Cherusker und historischen Quellen zufolge vor allem Spielball, Opfer und Trophäe der Machtkämpfe von Männern. Nach der politisch Korrektheit sind doch die Geschlechter keine biologische Tatsache, sondern ein sogenanntes soziales Konstrukt. Und schon in der Kita wird vermittelt, dass man zwischen Männlein und Weiblein im dritten Geschlecht wechseln könnte, wie zwischen Bluse und Pullover. So geht Anti-Gender-Politik der Rechten. Mit der Behauptung, es gäbe 67 Geschlechter, die nach Belieben ausgetauscht werden könnten, mobilisieren sie gegen Feministinnen. Dabei hat niemand je behauptet, dass Geschlecht keine biologische Tatsache sei. Vielmehr geht es in der Debatte um die soziale Prägung der Geschlechter. Ein Treffen mit Jessica Biesmann kam nicht zustande. Sehr selbstbewusste, sehr kämpferische Frauen machen da offensichtlich einigen Leuten Angst, weil die Geschichten, die da so über Feministen kursierten, das war schon eher lustig. Die junge AfD-Aussteigerin Franziska Schreiber kam im Wendejahr 1990 in Dresden zur Welt und ist dort auch aufgewachsen. Jetzt sitzt sie mir gegenüber. Kurzer frecher Haarschnitt, verschmitztes Lachen, T-Shirt, Jeans. Ja, die rasieren sich ja nicht und dann färben die sich die Haare bunt und rennen mit zerlumpten Kleidern rum und denen darf man nicht mehr die Tür aufhalten, da wird man angeschrien oder angezeigt. Seit ihr Buch Inside AfD innerhalb weniger Wochen die Spiegel-Bestsellerliste erklommen hat, ist sie eine begehrte Interviewpartnerin. Inzwischen hat sie einen eigenen YouTube-Auftritt bei Funk, einem Social-Media-Projekt von ARD und ZDF. Wenn man aus der AfD austritt, dann ändert sich die Sichtweise sehr schnell und dann kann es einem passieren, dass man den eigenen Menschen, der man noch vor einem Jahr war, nicht mehr versteht. Und von daher, ich habe mich dann sozusagen wieder auf die Spurensuche begeben, so wo bist du und wo bist du verloren gegangen, wie finden wir jetzt wieder zurück zu uns selber. Franziska Schreiber interessiert sich für Politik, vor allem für Außen- und Wirtschaftspolitik. Die Sprechblasen der herkömmlichen Parteien nerven sie. Sie studiert Jura, tritt mit 23 in die AfD ein, wird Vorsitzende der Jungen Alternative in Sachsen und später Pressesprecherin der Jugendorganisation für das gesamte Bundesgebiet. Wenige Tage vor der Bundestagswahl 2017 erklärt sie auf Facebook, dass sie aus der AfD austritt und empfiehlt, die FDP zu wählen. Ich komme aus einer Familie ziemlich starker Frauen. Meine Uroma hat schon gearbeitet, ist ohne Mann gewesen. Meine Oma hat sich scheiden lassen. Meine Mutter war alleinerziehend und berufstätig. Also ich kenne das eigentlich nur so. Sie bewundert die damalige AfD-Chefin Frauke Petri für ihre Klarheit und Durchsetzungsstärke. Aber die kann sich in dem zunehmend ins rechtsextreme und völkisch abdriftenden Männerclub nicht mehr halten. Ich habe mich bei ihr gut aufgehoben gefühlt und von daher ist mir lange Zeit auch diese Frauenfeindlichkeit innerhalb der AfD nicht ganz so stark aufgefallen, weil ich halt in Sachsen in dieser behüteten Frauke-Petri-Blase so ein bisschen war und da auch ein bisschen unter ihrem Schutz stand. Zwar im Westen ist das schlimmer gewesen, das ist mir aber erst später dann begegnet. Die Ritterlichkeit einiger AfD-Männer imponiert ihr anfangs noch. Deren Komplimente schmeicheln ihr. Sie will auf keinen Fall als zickige Emanze rüberkommen, lächelt manchen dummen Spruch einfach weg, widerspricht nicht, als Mitstreiter verkünden, Gender käme vom Feind oder vom Teufel, um das Deutsche, das eigene zu zersetzen. Ich habe ja in letzter Zeit viel zu diesem Anti-Gender-Diskurs geforscht. Und da ist ganz interessant, wie sozusagen so ein völkischer Populismus, ja, der so vom deutschen Volk als eine Art Werte- und Herkunfts- und ethnische Gemeinschaft ausgeht, Position teilt mit fundamentalistischen, islamistischen Positionen oder fundamentalistisch-katholischen Positionen genau in der Frage, nämlich: Es gibt eine außersoziale, eine uns nicht verfügbare, eine von uns überhaupt nicht veränderbare Wesensheit des Geschlechts, vor allem der Frauen. Mein Name ist Mia. Mein Name ist Maria. Mein Name ist Eva. Ich wurde in Kandel erstochen. Ich wurde in Malmö vergewaltigt. Ich wurde in Rotherham missbraucht. Der Videoclip mit seiner gefühligen Musikuntermalung stammt aus dem Umfeld der rechtsextremen identitären Bewegung, die seit 2019 vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Unter dem Namen 120 dB, benannt nach der Lautstärke eines Taschenalarms, wurde der Clip Anfang 2018 auf YouTube hochgeladen. Just zu dem Zeitpunkt, als die MeToo-Debatte weltweit hohe Wellen schlug. MeToo thematisiert männlichen Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt vorwiegend von weißen Männern. Ist es Zufall, dass ausgerechnet in dieser Zeit rechte Kampagnen gegen die Gewalt durch Muslime losgetreten wurden? Wir sind kein Freiwild, keine Sklavinnen, keine Kriegsbeute und keine Kollateralschäden. Die Identitären sind vor allem ein Club junger rechter Männer. Akademisch gebildet, elitär, patriotisch, flott. Ihr predigt Feminismus und Frauenrechte. Dabei seid ihr die wahren Frauenfeinde. Die Aktivistinnen stilisieren sich als die wahren Feministinnen, die liberalen Werte gegen Eindringlinge von außen verteidigen. Wegen eurer Zuwanderungspolitik stehen wir bald einer Mehrheit von jungen Männern aus archaischen, frauenfeindlichen Gesellschaften gegenüber. Die vom Bundesverfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Identitären warnen vor dem großen Austausch der Ethnien. Den Frauen komme dabei eine Schlüsselrolle zu. Versatzstücke dieses Narrativs finden sich auch bei anderen neurechten Gruppierungen, auch in der AfD. Männer wie Bernd Höcke sprechen dann von Umvolkung. Innerhalb dieser Erzählung lässt sich das Frauenbild der Identitären sehr gut nachzeichnen, da Frauen zum einen diesem entgegenwirken können, also dieses vermeintlichen Austausches, in dem sie selbst Kinder gebären und dem Austausch somit entgegentreten. Die Soziologin Julia Haas hat das Buch von anständigen Mädchen und selbstbewussten Rebellinnen, eine kritische Auseinandersetzung mit den Selbstbildern identitärer Frauen, veröffentlicht. Zum anderen wird ihnen aber auch eine Teilschuld zugesprochen, dass sie durch ihre vermeintlich emotionalere Art und auch ihren höheren Altruismus einwanderungsfreundliche Parteien wählen würden und damit quasi Tür und Tor öffnen für Geflüchtete, vor allem dann in dem Fall Männer. Wir haben lange genug geschwiegen. Jetzt beginnt unser Widerstand. Mütter, Frauen, Schwestern, Töchter Europas. Dieser Staat wird euch nicht schützen. Die Töchter Europas studieren in Tübingen, Wien, Berlin, Leipzig, sind oft mit einem Mann aus der rechtsextremen Szene liiert. Einige haben Kinder. Ich folge ihnen im Netz. Bei politischen Aktionen stehen sie oft in der ersten Reihe, schwingen knallgelbe Fahnen mit dem griechischen Buchstaben Lambda in Schwarz. Aus meiner Sicht sprechen die damit auch auf keinen Fall nur junge Frauen an, sondern wollen natürlich auch mit schönen jungen Frauen ihre Ideologie bewerben und natürlich auch bei männlichen Mitgliedern um Mitgliedschaft werben. Judith Rahner von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Frauen, die da mitmachen, die werden nicht nur instrumentalisiert, sondern die entscheiden sich sehr bewusst für genau diesen Zugang. Da wird der Körper eingesetzt, um ideologische Inhalte zu verbreiten. Auf Instagram entwerfen die Aktivistinnen ein vielfältiges Bild von sich. Neben der jungen Mutter, die ihr Kind stillt, Kekse backt und Pilze sammelt, stehen Frauen, die Schönheitsideale hinterfragen und sich eher burschikos gebärden. Zum Beispiel die junge Identitäre Paula Winterfeld. Auf meine Interviewanfrage antwortet sie Wochen später auf Instagram: 30. Mai 2019. Danke für die Nachfrage. Ich lehne die Mitwirkung an der Berichterstattung höflichst ab. Auf Instagram präsentiert sie sich als durchtrainierte junge Frau mit schwarzem Haardutt. Feiert mit Burschenschaftlern, segelt, liest einen Krimi. Außerdem sieht man sie als Trauzeugin bei der Hochzeit des Stars der österreichischen Identitären Martin Sellner mit der rechten Bloggerin Brittany Pettibone. Pettibone im langen weißen Kleid vor Alpenkulisse ist nicht nur bildschön, sondern auch eine bekannte US-amerikanische Alt-Right-Aktivistin. Und ich möchte das auch begründen, fährt Paula Winterfeld in ihrer Absage an mich fort. Wir alle, auch ich, sind grundsätzlich allzeit gesprächs- und diskursbereit. In der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erlebte ich in der Vergangenheit jedoch, anders als der gesetzliche Auftrag es vorsieht, ausschließlich tendenziöse statt objektive und unparteiliche Beiträge zu diesem Themenfeld. Dass gerade identitäre Aktivistinnen auch so selbstbewusst und kämpferisch auftreten, das hat ja auch mit einer Argumentation eines in Anführungszeichen Ausnahmezustandes zu tun. Also dadurch, dass jetzt vermeintlich so viele Geflüchtete ins Land kommen, müssen eben auch Frauen diese kämpferische Position einnehmen, beziehungsweise wenn sie sie einnehmen, wird es andersrum dadurch legitimiert. Ausnahmezustand, Bürgerkrieg, das eigene, die Heimat, die christlichen Werte, alles werde zerstört durch Islam und Migration. Bei den Rechten sind deutsche Männer aufgerufen, das eigene, nämlich die Frauen, vor den islamischen Eindringlingen zu schützen. Mit dem konstruierten äußeren Feind stabilisieren sie ihre Ordnung der Geschlechter. Mehringplatz, Berlin, Kreuzberg, Juni 2018. Von hier soll der Frauenmarsch auf das Kanzleramt starten. Angemeldet von der kurdischstämmigen Leyla Bilge. Sie ist Mitglied der AfD. Die Absicht, die ich mit diesem Frauenmarsch habe, ist einfach, dass ich versuche, die Bevölkerung zu wecken. Selbstbestimmung und Selbstwert der Frauen werden in Deutschland durch die voranschreitende und von der Regierung forcierte Islamisierung unserer Heimat mit Füßen getreten. Lese ich auf dem grünen Flyer, den mir eine Frau in die Hand drückt. Das sind nämlich genau diese kulturellen Unterschiede, die diese Männer, die hierher kommen, um das hier fortzuführen. Ihre Mentalität und ihre Kultur und ihre Wertschätzung Frauen gegenüber, die nämlich nicht da ist. Ja? Also das frauenverachtende Bild, was sie geprägt wurden in der Kindheit schon, was sie dort in ihren Ländern ausleben und jetzt eben halt hier in Deutschland fortführen. 600, vielleicht auch 800 Leute sind gekommen. Etwa die Hälfte davon Frauen, die meisten 45 und älter. Begleitet von rund 2000 Polizisten, die das Gebiet weiträumig absperren. Ja. Leyla Bilge hat viele Fans unter den Anwesenden. Mit ihrem gemeinnützigen Verein Leyla e.V. sammelte sie Spenden für Flüchtlingscamps in Syrien und Nordirak. Das war, bevor sie 2016 in die AfD eintrat. Inzwischen hetzt sie gegen Muslime und deren angebliche Gefährlichkeit. Das nehme ich da, weil ich ja diese Kultur und diese Mentalität und diese Religion kenne. Ich bin in diesen Strukturen aufgewachsen und ich habe diese Strukturen mitmachen müssen. Ich bin selbst eben halt in eine Ehe reingeraten, die ich nicht wollte, ja, weil meine Eltern es wollten. Und ich habe mich daraus befreit. Einen Tag vor der Demo empfängt mich die Enddreißigerin mit kurzem Rock und heller Bluse, dezent geschminkt. Ihre langen schwarzen Haare trägt sie offen. Sie hat mich zu sich nach Hause in einen kleinen Ort in Brandenburg bestellt. Ihr Wohnzimmer ist schlicht und modern eingerichtet. Ein Deutschlandfähnchen steckt am Fernseher. Ich bin selbst als Muslima geboren und aufgewachsen, aber sehr liberal. Meine Mutter trägt kein Kopftuch, sie gehen auch nicht in die Moschee und wir mussten Gott sei Dank auch nie zur Koranschule. Leyla Bilge war 5, als ihre Familie aus der Osttürkei nach Deutschland fliehen musste und sich im Ruhrgebiet niederließ. Das war Mitte der 80er Jahre. Sie wächst relativ freiheitlich auf, lernt Handelskauffrau. Dann der Schock, als ihre Eltern sie zwingen, einen kurdischstämmigen Mann zu heiraten. Bald darauf bringt sie einen Sohn zur Welt. Ihr Ehemann will sie einschränken, über sie bestimmen. Unverständnis, Streit, Trennung. Meine Eltern haben einen Fehler gemacht und sie haben mich auch sofort aus diesem Problem wieder rausgeholt. Weil ich selber 3 Jahre untertauchen musste mit meinem Sohn. Damals wollte mein Ex-Mann ja quasi meinen Sohn entführen. Ist ja irgendwie gang und gäbe in diesen Kulturkreisen, sobald man sich scheiden lässt. Und da habe ich einige Frauen in den Frauenhäusern gesehen und die waren zu 85%, würde ich sagen, mit muslimischen Frauen, die von zu Hause abgehauen sind. Ich bin mit der Regel aufgewachsen, dass das, was in den eigenen vier Wänden passiert, niemanden etwas angeht. Als 25-Jährige habe ich dann ein Plakat getragen mit dem Slogan »Das Private ist politisch«. Mit dieser Parole der autonomen Frauenbewegung protestierten wir gegen häusliche Gewalt. Bis dahin kein Thema in der Öffentlichkeit. Noch bis 1997 war Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar. 1976 gründeten Frauen das erste Frauenhaus in West-Berlin. Inzwischen sind es bundesweit etwa 350. Etliche sind seit Jahren überfüllt und unterfinanziert. Für die AfD ist klar, die gewalttätigen Männer sind muslimisch und stammen vor allem aus der Türkei und dem arabischen Raum. Doch in die Frauenhäuser fliehen keineswegs nur Muslime, sondern überproportional häufig auch Migrantinnen aus Russland, Osteuropa und auch deutsche Frauen. Und natürlich kriegt der Deutsche, wenn so viele Ausländer und vor allen Dingen Muslime so negativ auffallen, natürlich kriegt der Deutsche dann irgendwann einen Hass dem gegenüber. Das steigt ja auch in mir und nicht nur in den Bio-Deutschen. Mir ist das zu pauschal. Und ich sage Bilge, dass auch deutsche Männer Frauen schlagen, vergewaltigen oder töten. Ich finde es immer sehr interessant, muss ich wirklich sagen, dass die deutsche Frau sich auch immer die Arroganz herausnimmt, etwas besser zu wissen als ich, die aus diesen archaischen Kulturen kommt. Ja, ich bin als Muslima geboren, ich bin konvertiert, ich bin hier in dieser Szene, ich bin in diesen Ländern unterwegs und Sie als Deutsche sagen mir, nee, das stimmt nicht, ich kenne das anders. Also woher nimmt sie sich eigentlich diese Arroganz heraus? Das wüsste ich auch gerne mal. Das war's. Und es wird mir jetzt auch langsam zu doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ihre Fragen sind echt doof. Schalten Sie das jetzt mal bitte aus. 36 Minuten dauerte das Interview. Leila Bilge schmeißt mich raus. Ein Jahr später werde ich sie noch einmal treffen und mit ihr über Kleidervorschriften und Weiblichkeit reden. Wieder einmal wird ein Kulturkampf am Körper der Frau ausgetragen. Vor allem die Religionen sind groß darin, den weiblichen Körper zu kontrollieren und zu disziplinieren, egal ob islamisch, jüdisch oder christlich. In meiner Klosterschule waren Hosen verboten. Geturnt wurde im Röckchen. Schon als Mädchen wurde mir suggeriert, mein Körper sei sündhaft und müsse deshalb züchtig bedeckt werden. Weibliches Begehren war des Teufels. Sex vor der Ehe natürlich auch. Und immer die Drohung im Hinterkopf, wehe, du kommst mit einem Kind nach Hause, dann ist dein Leben zu Ende. Und tatsächlich musste eine Mitschülerin mit 16 deshalb die Schule verlassen. Das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs, die doppelte Moral, engte ausschließlich uns Mädchen ein. Burkas, wir stehen auf Bikinis, wirbt die AfD mit sexy Frauen auf einem Plakat für die Bundestagswahl 2017. Eine schräge Argumentation, wenn unsere Freiheit als Frauen und Männer darin bestehen sollte, dass wir zu Sexobjekten gemacht werden. Die Sozialwissenschaftlerin Paula Irene Villa. Huschende, schwarzgewandete Frauen mit Hijab konkurrieren mit Frauen, die leicht bekleidet durch die Straßen schlendern. Es gibt schon auch eine ziemlich perfide Form, wo genau das behauptet wird, nämlich dass die Freiheit des Westens darin besteht, sich pornografisch in der Öffentlichkeit zu inszenieren, sexistisch wahrgenommen zu werden, sich auszuziehen. Also sozusagen, zieh dich aus, Baby, wird zum Mantra der westlichen Moderne gegen einen verhüllten Orient oder so. Das Bild zeigt eine langbeinige blonde Frau von hinten, deren kurzes rotes Kleid wie durch einen Windstoß hochflattert und den voyeuristischen Blick auf ihre Pobacken lenkt. Darunter steht Frauen in der AfD. Ein klarer Fall von Upskirting. Die AfD beschwichtigt und schreibt dazu auf Facebook: Unsere Männer haben gelernt, sich zurückzuhalten. Nach alledem, was uns von der GroKo an Weiblichkeit zugemutet wird, hält es unseren Alltag auf, mal eine attraktive und vor allem intelligente Politikerin sehen und hören zu können. So oder so ähnlich kommentieren Männer die Wahl der jungen AfD-Abgeordneten Corinna Miazga zur bayerischen Vorsitzenden im Herbst 2019. Frau Miazga und Frau Wagenknecht kommen unserem Wunsch nach Ansehnlichem in der Politik entgegen. Die durch die GroKo gewöhnte Dürre-Stoppelfeld-Ära erscheint erfreulicherweise zu Ende zu gehen. Da wurde selten gesagt, ach, Sie sind ja eine fähige Frau mit guten Überzeugungen und Sie können das immer so schön rüberbringen. Das hat die Dresdner AfD-Aussteigerin Franziska Schreiber vor allem an ihren westlichen Parteikollegen gestört. Sondern wurde halt gesagt, ach Mensch, die Frau Schreiber, die hat ja auch so ein hübsches Gesicht, das kann man ja auch mal auf ein Plakat drucken, ach, das ist ja toll. Und dann so nach dem 5. oder 6. oder 7. Mal denkt man sich ja, schön, dass ich ein Gesicht habe, aber ich habe auch noch ein paar andere Fähigkeiten. Sommer 2019. Ich treffe Leyla Bilge noch einmal. Sie steckt mitten im Landtagswahlkampf in Brandenburg, wo sie für einen der wenig aussichtsreichen hinteren Listenplätze aufgestellt wurde. Wer schreibt denn einem vor, was Feminismus ist? Das Weibliche. Kurven zu zeigen, Beine zu zeigen, High Heels anzuziehen, sich die Nägel zu lackieren, das ist für mich Feminismus. Ich bin eine Frau und ich zeige das auch gerne. Heißt aber nicht, dass ich dann doof bin und nichts in der Birne habe. Ein positives Verhältnis zum eigenen Körper zu entwickeln und sich von dem äußeren kontrollierenden Blick zu befreien, war für uns junge Frauen damals harte Arbeit. Um Männern als Mensch und auf Augenhöhe begegnen zu können, habe ich meine Weiblichkeit verstecken müssen. Ich lernte zu begehren und nicht nur begehrt zu werden. Das war für uns Freiheit. Ja, da sage ich klipp und klar, ich bin gegen den linken Feminismus. Linker ist dieses, ich stehe über dem Mann und dieses zu taffe und der Mann wird quasi so runtergemacht und alle Macht der Frau. Auf Instagram postet sie Fotos, auf denen sie Boxhandschuhe trägt oder ein fesches Dirndl mit tiefem Dekolleté und rot-gelb-schwarzer Schürze. Also die Frau kann anziehen, was sie will und keiner hat das Recht, sie anzufassen. Definitiv nicht. Wenn ich mich so anziehe, muss ich auch damit rechnen, dass dann Komplimente kommen. Ja, logisch. Ich meine, soll ich den Männern jetzt die Augen verbinden oder soll ich mir eine Burka umziehen, damit sie eben halt gar keine Silhouette sehen? Und naja, es gibt halt einige, die sagen oder mir vorschreiben wollen, wie ich mich als Politikerin zu kleiden habe. Geschirrtücher. Das einzige Tuch, das Frauen brauchen. Die junge Alternative. Jugendorganisation der AfD in Essen auf einem Plakat zur Bundestagswahl 2017. Hallo ihr Lieben, ich habe nachgefragt, ob ich ein Video drehen soll und die meisten haben für Ja gestimmt, deswegen improvisiere ich jetzt ein kleines Video für euch. Sie nennt sich Franziska, hat rötlich-blonde halblange Haare, trägt hochgeschlossenen Pulli und gehört zum Umfeld der Identitären. Ein paar Generationen vor uns waren die Frauen Hausfrau und Mutter und jetzt sind wir innerhalb von ein paar Generationen an den Punkt gekommen, an dem Frauen eigentlich immer mehr in den Arbeitsmarkt gedrängt werden und eher gar keine Kinder mehr bekommen. Franziska liebt alte Sissy-Filme und empört sich über die modernen Frauen. Egoistisch und selbstbezogen seien sie. Meiner Meinung nach hat diese Feminismusbewegung da einen großen Teil zu beigetragen, dass es jetzt so ist, dass man sich immer weniger für ein Kind entscheidet eigentlich. Neue Deutsche? Machen wir selber. Steht auf einem AfD-Plakat zur Bundestagswahl 2017. Trau dich, Deutschland. Ein Appell auch an Männer. Hört auf, euch wie Waschlappen zu benehmen, sagt Franziska in einem Interview des rechten Magazins Akadi, das vor allem junge Männer ansprechen will. Das ist nicht nur wahnsinnig unattraktiv, es sorgt auch dafür, dass verrückte Feminazi-Weiber euer ganzes Geschlecht als hirnlos, gewalttätig und pervers hinstellen können. Beim Flügel oder bei der identitären Bewegung spielt dieses Selbstbewusstsein des Mannes als Familienoberhaupt, was ihn überhaupt erst zu einem mündigen Bürger gegenüber dem Staat macht, das spielt schon noch eine Rolle. Um dem großen Austausch entgegenzuwirken, müssen Männer und Frauen sich aufeinander zubewegen. Und Männer müssen sich endlich wieder wie welche benehmen und sich für ihr Land einsetzen. Das ist nicht bei allen so, dass eine Über-Unterordnung dort eine Rolle spielt, aber eine Aufgabenverteilung. Ja? Also für alle harten Themen sozusagen der Mann und für alle weichen Themen die Frau. Und ich glaube aber, dass eine Identitätskrise einfach ist, die wir dort insbesondere bei männerlastigen Organisationen sehen. Man merkt sehr stark, dass die Männer ringen mit ihrer eigenen Aufgabe. Wenn ich nicht das Oberhaupt meiner eigenen Familie bin, wer bin ich dann? Deutscher Bundestag, Drucksache 19-8220. Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Marc Jongen, Nicole Höchst und der Fraktion der AfD zum Thema Genderkritik und die Gefahr der Spaltung der Gesellschaft durch Misandrie. Misandrie, krankhafter Männerhass von Frauen, sagt der Duden. Für diese Anfrage ist Herr Marc Jongen federführend. Ich bin gegen jegliche ideologischen Projekte an Universitäten. Marc Jongen ist Philosoph und kulturpolitischer Sprecher der AfD. Aus Sicht der Fragesteller ist es hohe Zeit, die wissenschaftliche Erforschung der Männerfeindlichkeit mit entsprechenden Fördermitteln auszustatten. Ich habe nichts gegen Männer. Ich habe gegen jedes Projekt etwas, was noch weiter den Keil zwischen Männer und Frauen schlagen möchte. Deswegen habe ich die Anfrage unterschrieben. Kanal Schnellroda. Das neu bei Antaios erschienene Buch Jack Donovan, Der Weg der Männer, möchte ich Ihnen heute vorstellen. In Donovans Heimat USA ist dieses Buch sehr populär und es wurde auch in unserem Sezessionsblog heiß diskutiert. Regelmäßig bloggt die studierte Germanistin Ellen Kositza auf dem Kanal Schnellroda. Sie ist mit ihrem Mann Götz Kubitschek und den 7 Kindern auf ein altes Gehöft gezogen. Im Rittergut Schnellroda laufen viele Fäden der Neurechten zusammen. Der ehemalige Berufssoldat Kubitschek betreibt einen rechten Think Tank und den Antaios Verlag. Ellen Kositza beschreibt sich in Zeitungsinterviews als Rebellin, der Ehre und Stolz wichtig seien. Es geht darum, dass Männer wieder in der Lage sein sollten, ihr Revier abzustecken. Donovan dekliniert hier 4 dieser Männertugenden, Männerqualitäten ausführlich durch. Das sind nach ihm Kraft, Mut, Ehre und Kompetenz. Das Buch feiert die soldatische Männlichkeit. Es propagiert identitätsstiftende Männergruppen, die Hierarchie und Unterordnung pflegen. Jack Donovan führt genauso wie in letzter Zeit Mark Jongen, Björn Höcke, Akif Pirinci den Begriff der Thymos-Spannung im Mund. Thymos, das kann übersetzt werden als Mut, Zorn. Donovan sagt, dass es zu den größten Tragödien unserer Zeit gehöre, dass Männer zu wenig Gelegenheit geboten werde, das zu werden, was sie sind und das zu tun, was ihr Körper, ihre Seele und wonach ihre Gene verlangen. 9. Oktober 2019. Ein 27-jähriger Rechtsextremer versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen. Als ihm das misslingt, erschießt er wahllos 2 Menschen. Aus seinem Auto klingt währenddessen ein sexistischer Rap. In seinem Bekennervideo sagt er: Der Feminismus ist schuld an der sinkenden Geburtenrate im Westen, der die Ursache für die Massenimmigration ist. Der norwegische rechtsextreme Massenmörder Anders Breivik sprach ähnlich. Auch die Attentäter von Christchurch und Hanau. Die Rechte feiert die soldatische Männlichkeit. Männer sind Jäger, Eroberer, Ernährer. Frauen sieht die Rechte in der Gebärpflicht und weist ihnen zuallererst den fürsorgenden Platz in der Familie zu. Das ist der ideologische Kompass, an dem Frauen sich ausrichten. Sie unterstützen die männliche Dominanz, egal wie selbstbewusst oder kämpferisch sie auch erscheinen mögen. Ich bin mit Leib und Seele Deutsche, Mutter, Familienmensch, Bundestagsabgeordnete in den Bereichen Bildung und Familie, Christin, Karatekämpferin. Ich stehe hier aus Liebe zu diesem Land. Braunschweig, November 2019. Nicole Höchst bewirbt sich für den Parteivorstand der AfD. Wir stehen für die Liebe zum eigenen. Wir stehen vor einer Zeitenwende. Wer, wenn nicht wir, könnten die Wende in Einigkeit und Freiheit vollenden? Nicole Höchst wird nicht in den Parteivorstand gewählt. Von 14 Vorstandsmitgliedern sind nur 3 Frauen. Im Jahr 2020 dürfen Frauen in der AfD öffentlich mitreden. Das Sagen aber haben die Männer. Und die Frauen sind ihre Unterstützerinnen. Die Frauen der Rechten. Über Geschlecht und Ordnung. Ein Feature von Eva Schindele. Es sprachen Nina Petri, Glenn Goltz, Justine Hauer und Florian Seigerschmidt. Technische Realisation Gudrun Hausen und Barbara Göbel. Regieassistenz Nadja Kukuli-Marx. Regie Thomas Wolfertz. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2020.